things happening with intercommunication. Earthquake, lightning, and thunder to break down these barriers of oppression, drive away transgression, and rule equality between humble black people. Willkommen bei einer Stunde Coast to Coast. Gerade eben zum Anfang gehört haben wir das Dub Syndicate, das sind Style Scott und Adrian Sherwood mit dem Tune Night Train, ein Klassiker. Es heißen euch willkommen Adrian Barne und Franz Hahnemann. Nach der Sommerpause sind wir wieder live für euch im Studio. Wir fangen jetzt gleich mit dem herbstlichen Special an. Und zwar waren wir in Basel und deshalb gibt es logischerweise jetzt ein Basel Hip-Hop Special. Und wir fangen an mit Taktpakt. Ihr müsst jetzt meinen Schweizerdeutsch entschuldigen. Das Lied heißt Was wichtig zu zieht. Sich ein Leben lang in ihrem Werdegang haben Angst vor einem Platz auf der Reservebank. Haben leere Versprechen wie eine Werbeband. Frag mich, ist die Erde krank? Wer ist von Macht und Gier? Anstatt man sich gegenseitig akzeptiert, auf sich selber konzentriert, mit sich selber konfrontiert, wie lange am Song studiert. Denn ich will Raps mit Tiefgang. Komm mir oft vor, wie ich zwischen zwei Stier stand. Menschen bleiben kalt wie ein Kieschrank. Suchen nach Kiesgang, dem sie verblendet nachsäckeln. Das Lied geht an alle die Schuftzäckeln, und nie den nachhecken. Als erstes ihre Hände hochstrecken, für ein gratis Los. Willkommen in Babylon, Frauenlauffigur. Wo du Barbie noch weißt, dass uns gleich mit der Titanic droht. Doch machen lieber auf eins los, um uns keine Gedanken zu machen. Haben höchstens Sorge wegen der Krankenkasse. Probieren wir mit dem Text auf Chance zu schaffen. Wollen eine Koksnase, wollen eine Hochstapel, was so zu sagen, zu allem Jo sagen. Was wichtig zur Zeit, aus den Geschichten zum Beat. Was wichtig zur Zeit, aus den Dichten die Freaks. Was wichtig zur Zeit, aus den Chicks und Weed. Was wichtig zur Zeit, was scheint beschissen Sieg. Was wichtig zur Zeit, aus den Geschichten zum Beat. Was wichtig zur Zeit, aus den Dichten die Freaks. Was wichtig zur Zeit, aus den Chicks und Weed. Was wichtig zur Zeit, was scheint beschissen Sieg. Abseits, wartend auf die Sicht. Der will zur Zeit nicht viel klar ist. Dreht sich alles nur um Gras, geschwitzt die Jet. Runde der Killer, und abgeholt. Verlasst Gold in Käfig, brech aus, auch wenn man nur ein Haus aus Holz und Lehm bleibt. Und behalt den Stolz auf ewig, weil der nicht gebunden ist. An aufgezwungenem Mist, wo die drüber Wunder ist. Dass die Freude nach einer Stunde lässt. Bin froh, dass es Kumpels gibt, die schauen, was drunter liegt. Bin dankbar für ihre Kritik und Bewunderung. Mein nicht das Rap-Ding. Mein nicht der Holzkopf, der sagt, dass ich wack bin. Oder all die anderen Tracks sind. Such nach mehr Sachen, wo sind wie Freundschaft. Sind weder sündhaft, noch etwas, wo Gewinn macht. An alle Hobbyknechte, ich würde Gott nie achten. Der Dombau aufgehen und dann sie auch brechen. Babel wird nicht rechten, vom Thron wird besessen. Ist korrupt bis ans Ende und bedroht die Gerechten. Es dunkt mir schon viel zu lang, die Welt ist im Stillstand. Trotz der Twin Towers und dem Milzbrand. Zu viel Papplapapp und ein Haufen Humbug. Zu viel Kakomass und nie der Umbruch. Ein heiliger Boden, Jo Palästinenso. Und mein, was geht denn? Vermissen es alle Menschen. Was wichtig zu tausend Geschichten zum Beat. Was wichtig zum Zeit, tausend Dichten die Freaks. Was wichtig zum Zeit, tausend Chicks und Weed. Was wichtig zum Zeit, was scheint beschissen Sieg. Was wichtig zum Zeit, tausend Geschichten zum Beat. Was wichtig zum Zeit, tausend Dichten die Freaks. Was wichtig zum Zeit, tausend Chicks und Weed. Was wichtig zum Zeit, was scheint beschissen Sieg. Is universal, not only in Jamaica, but because I live in Jamaica and I see many youths become victims of the shitstorm, I know it is universal. The father gives me the inspiration to sing the music because he said, I call upon the singers and the players of instruments, all my springs are in thee. That means I am here to play the music and to communicate with the father spiritually so I can be inspired to make music to awaken the slumbering mentality of people. So, das war Taktpakt und wir kommen jetzt zum Tufts Squad. Tufts bedeutet Tats Aman Flink Squad und wir hören rein in ein Lied von ihrer LP 44, das steht für Basel 44. Ihr kennt es ja auch noch von früher mit den Postleitzahlen, gab es ja bei uns früher auch, noch so mit zwei Ziffern am Ende. Und wir hören jetzt Hamster Style, viel Spaß. Im Hintergrund, nur zur Information, läuft ein Instrumental von OC, Oldschool von 91 oder 92 ist das, glaube ich. Und wir lassen das noch eine Weile laufen. Und dann kommt Tufts, wie gesagt. No willi so wie sie bin. Ich hab kein Bock auf Featurings vor dem weaken Shit. Will kein Props verschlimmen, wo eigentlich nie das sein. Du sagst, die meisten sind leider noch weiter. Eigentlich meinen wir dich. Tufts bleiben wie Beatles, Resident wie Evil. Happy than the special. Check out the Meiden, Baby blieb so Baby da. Lehmene und ich reck mich ab. Hamster Style und ich seh das ab. Wenn ich die Curve jeden Fall. MCs wicken auf der Bühne, leb los. Wir blassen Mattels auf dem Catwalk. Reden nur Gassenspruch, Trash Talk. Es legen sie jeden oben auf Pappkarton, ein Drecksloch. Hey, sorry Jungs, ich bin direkt, mach's kurz. Und Schmerz, wohl ohne grosse Pause. Der reitet nur auf einer Hodenwelle. Kommen auf Bühne, nehmen Mikes und bietet nur Hodenkraulen. Maßlose selbst überschätze ich Shit. Und zum Glauben, wenn ich so weit wäre, ich würde mich nicht mal im Proben und trauen. Hamster Style MC. Sind weder off noch on beat. Hamster Style MC. Druck ins Laufrad, sie sind noch nicht so weit. Hamster Style MC. Schwenig Mikes, doch viel Philly. Hamster Style. Lebe zu wenig und verschwende und Zeit. Ich fang an, mir Sorgen zu machen und Angst nur gross quatschen, folgen Tat. Und wir lernen euch beim Freestyle die Hosen ab. Eure neuesten MCAKs tönen wie Kosenamen, so wie ein Freundin nehmt bei einem Date in einem Rosengarten. Euch Auftreten ist analog, ein Muckenstich, Nerven der Natur und trotz Kratzen juckt es ein Lied. Am besten ihr taucht unter und macht mal Brücke dich. Schaut ein bisschen, kommen die Stufen, wenn ihr vom Trip unten sind. Die beiden krass im Team brauchen eine Waffenschein. Frauen wie Vaseline im Scheiss, packen die, eure Zeit ist schon fast vorbei. Slow down, spart an Atem, ihr rotet euch den Mann wie Mama Glee. Wirst es bitte nötig haben, zwar massiv, kapisch. Wannabes wie dich legen, man geht auf Eis, dir Freaks. Beide mich, mein Stieß und meine Art und Weise mir gleich. Dein Scheiss geht mir am Arsch vorbei wie Britney Spears zu Weiss. Naja, heute lebst du dich, weil deine Zeit ist reif. Ham, Stör, Style, M, Sieves. Sind weder off noch on beat. Ham, Stör, Style, M, Sieves. Druck ins Laufrad, sie sind noch nicht so weit. Ham, Stör, Style, M, Sieves. Schwenig, Mike, stopp, Phil, Philly. Ham, Stör, Style, Ich zu wenig und verschwende Zeit. Ich sehe kein Licht am Horizont. Nichts, was mich hoffen lässt, Overdose. Von dem Hamster Style und Rap ohne Flow. Die Show ist so monoton, dass ich nicht sehe, im Flow verstehe. Los, ich geh, du verstehst mich so, manchmal auch ohne Wort. Der rappet, eint wie der andere, hebe das. Scheiß dich nicht ab und bringe dir Lines, die ich punchen. Ich sehe kein Schweiß und kein Schaffen. Kein Style und keine Chance. Die ersten zwei Reihen sind heimgegangen. Nach zwei Zielen, kein Scheiß. Jeder zweite Rap und Freestyling ist in, aber es hat leider kein Sinn. Wenn es früher bin, dann erst ins Mic nimmst. Stimmt meistens so schlimm, dass man nicht schnallt, was Händiges sind. Ey, ich weiss, ich bin hart mit euch, aber ich bin noch härter mit mir. Nicht gegen selbstkritische Typen, die hart hören und Sachen fühlen. Aber gegen trendy Rapper mit Starlüren und Unterkühlung. Scheiße für eure Arroganz, mit betätigen Spülen. Was für ein vollidiotischer Bauer willst du ändern im Frühling? Im Frühling. Weder off noch on beat. Ham, Stör, Style, MCs. Druck ins Laufrad, sie sind noch nicht so weit. Ham, Stör, Style, MCs. Schwenig, Mike, stopp, Phil, Philly. Ham, Stör, Style, MCs. Übe zu wenig und verschwende nur Zeit. Das war die Gruppe Tuffs. Und es geht weiter mit noch mehr Hip-Hop aus Basel. Wir hoffen, langsam hört ihr euch ein bisschen in das Schweizerdeutsch rein und versteht etwas, denn wir haben schon ein bisschen Erfahrung damit und natürlich wählen wir hier Lieder aus mit korrekten Texten, deswegen hört mal genau hin. Im Hintergrund hören wir jetzt den Beat vom alten Tempo al Tempo Album, von denen kommt dann auch noch ein bisschen neue Musik und als nächstes gibt es die Stuberocker. Das sind 5 Leute aus Basel. Der Text kommt von Maggi und Citral, der Beat wird gebaut von Simon I.M. und die Scratches sind von Captain Cut. Und wir spielen euch vor den Titelsong, würde ich sagen, der heißt Stuberocker von den Stuberockern. Schreiben. Ich stelle mir einen Mann vor und subtrahiere Verstand und Zurechnungsfähigkeit. Gib mir krass Bass und Spaß für Seite an alle Bums, Luther Bros, Müller und Plastiktitten. Alle Arschmodels schnappen und Parkstrich schnitten. Alle gratis Ficker, Partystricher und Wanderpokal. Alle Chicas aus Saunas und anderen Lokal. Massöse, nasse Möse und willige Tussis. Alle Weight Watch Geishas und billige Pussis. Alle Freizeitnutten, Fixer und Sportplatzkatzen. Besenkammern, Mätressen und Dorfmatratzen. Ich schreibe keinen Text über Frauen. Die Sache ist mir zu wehren, dass ich Probleme mit ihnen habe. Aber sie haben eins mit mir. Ich will Bikinis sehen, Swimmingpool und gar nicht beim Massieren. 5 Noten nehme ich im Lowrider und alle am Masturbieren. Aber ich habe nur einen Sitzbad und Matratzen und bin Superbike in Zeitpass knapp in Astri. Und das andere geht kaputt zum Zweiten. Ich träume vom Dritten, ficken weissen Saft auf dicken. Aschblock bloß Balken, wo mich nur ums Ritten bitten. Aber kaum bin ich daheim, denn die alten 5 Feine jagen. Der kotzt mir auf den Bauch, kannst du das Schütteln nicht vertragen. Helder pushen eure Mädchen, dass ich ihnen kann nachgreifen. Schicken sie in die Industrie und verdienen mit Pornostreifen. Nasses zum Fassen, komm, mach geschwind zum Spaß, Kind. Aber bist nicht missgerinnt, wenn du willst, dass ich den Pass gebe. Mein Blatt bleibt leer und ich bleib verschlossen. Meine Gedanken verschwende ich nicht an Schlampen und Fassen. Man geht von euch nach, obwohl es Logik widerspricht. Aber mit den Hosen, dann sonst es widerlich. Stubenrock oder Stachel, wie der Schnädel sticht. Eure Hosen sehen so gross aus, wir sehen sie vom Mond aus. Bei dieser Logik, da lassen sich Leute nicht beirren. Ich habe zwar eine Hammeroptik, doch leider nichts in der Birne. Das Zeug von den Viren, wo eure Denkweise verlangt. Denn scheinbar ist der Preis von der Schönheit der Verstand. Es dreht sich alles nur um Geilschein, Parfümat, Hess und Machos. Ein paar billige Sprüche, eine Runde Tequila und ab geht's. 20 Minuten später geht im Auto der Spaß los. Masslos, das sogar ein Porno und ein Anstoß. Zum Abschluss gehen wir nach kurz an den Griff in die Handtasche. Dumme Schnurren, ein Klepper und im Eben keine glaube ich, Plantasche. Bäume erscheinen, kommt mir immer das in den Sinn. Ich hab das selber gemacht, so was das sind. Ich kenne viele, die Potenzial gänzlich verschwenden. Und wenige, die nach dem Machen tatsächlich lenken. Klar, ich stelle hoch in schon nicht auf hässliche Enden. Eher auf heiße Affären, egal wie grässlich sie enden. Trotzdem suhle ich mich nicht in falscher Unbeschwertheit. Wir wissen alle aus Erfahrung, warum sich Herz und Schmerz reimt. Man geht von euch nach, obwohl es Logik widerspricht. Aber mit den Hosen, dann sonst es widerlich. Stubenrock oder Stachel, wie der Schnädel sticht. Eure Hosen sehen so gross aus, wir sehen sie vom Mond aus. Man geht von euch nach, obwohl es Logik widerspricht. Aber mit den Hosen, dann sonst es widerlich. Stubenrock oder Stachel, wie der Schnädel sticht. Eure Hosen sehen so gross aus, wir sehen sie vom Mond aus. Wir haben ja keine Ahnung, was Ihr Werk mir bedeutet. Wie können Sie nur so gut über Frauen schreiben? Ich stelle mir einen Mann vor und subtrahiere Verstand und Zurechnungsfähigkeit. Gib mir krass, Bass und Spaß beiseite an alle Bums, Luther, Blows, Müller und Plastiktitten. So, jetzt kommt zu den Schweizern noch ein paar Italiener dazu und schon haben wir Tempo al Tempo. Und ihr wisst bestimmt auch schon, wenn ihr fleißig zuhört, welche Schweizer hier dabei sind. Und zwar sind es die Famous Goldfinger Brothers und zwar DJ La Febbre und DJ Montes. Und die sind ja zusammen mit den beiden Italienern oder eigentlich sogar mit den dreien, Cane Macina, Mimo Digita und Poncho Zebella. Die drei rappen, sind die Tempo al Tempo, genau. Und wir hören jetzt rein ins Album Festa Mobile. Das ist rausgekommen 2002. Und das Lied heißt Glass is not water. Excuse me, sir. Do you know Jesus? Aber das Problem haben wir gleich, wir sind uns beim Hügel auch und Rügel, ich kippe verstreicht, so packen wir Ziegel auf den Hof, Meier Fall vor dem Schlöckli, setzt den Bünd der Herrschaft, landen im Flash, der Zöchli, bleiben dank dem Flach, mal Kälte im Winter, Bägen der Ötti, sprengen käsige Massen mit kehrschäbigen Dröhnen, genehmigen unsere Seele, italienische Reben als König und werden dann grölig, genießen unser Leben im Wöhn. Plus le volume et au plus efficace, c'est la narcose qui me rend insensible à ce qui regarde les principes moralistes. J'arrose les fêtes comme elles viennent et comme un abuse, la tête bien pleine de pouvoir finalement perdre le contrôle. Herr, wieso soll ich eine Sünde sein? Stille Wasser gründet tief, nur will ich beim tiefen Blick ins Glas extravertiert. Damit ein Blau sein stimmt auch nicht, ist blöd und witzlos. Meine Augen bleiben gleich blau, die Nase wird höchstens blitz rot. Alles im Fass, belast im schlimmsten Fall den falschen Fuß. Entgegengift dem Hippie-Bus auf Triple T, Fanta Tour, Santa Bus ist verandert, Jungs. Bleibe jünger von Junkers. Sex, denn Vino wäre ich das, suche Flasche Geist im dunklen Kirchen. La radice alla foglia, adoro il profumo della vigna. Dopo la vendemmia, il succo colto da una raffinata danza. Fermenta stato di grazia, festa in concordanza. Il succo colto da una raffinata danza. Fermenta stato di grazia, festa in concordanza. Do you know Jesus? Ja, kennen eigentlich nicht, aber kann ihn fühlen mit jedem Schluck mehr, was ihn lebt. Do you know Jesus? Ja, kennen eigentlich nicht, aber kann ihn fühlen mit jedem Schluck mehr, was ihn lebt. Do you know Jesus? Ma certo, mio amico, è quello che trasforma l'acqua in vino. Oh, hoppla, wer klopft an? Shit, da geht wieder Post ab. Tempo all, Tempo aber Vollgas, volles Glas. Du wie du, ich buchlaufen Kompass. Manchmal denke ich echt, event, dass ich am manchen Stoch habe. Ich denke, es langt von einem mit Hand und steig um auf eine Cola. Bacardi mit Strohhand. Campari Orange. Special zijn Pocahontas, lief ik net op m'n sofa. Ik leek het vuurste baby oerstrek op m'n boden. En yo was dood en doa, Mr. Lover Lover. Köppelcheck donker onha, wat vinger Montes und ik zijn dat meest op een sporter. Niet extreem, doch fürs Wohlbefinden wie Yoga, also in die Zukunft stoßen. Sarà forse lo spirito, forse quello santo, ma capisco anche i tough che mi rappano in svizzero tedesco. Qui qui tempo al tempo per questo andamento un po' sbilenco, che dimostra che la classe non è acqua, che col vino che si canta, che dal rubinetto esce solo un liquido che sciacqua a dir tanto l'intimo della pucchiacca. E compagnia sincera, passiamo la serata dentro l'enoteca. Un conoscerci indica l'annata, la strada a perdere la tramontana. In modo tutto gira in questa moto. In moto non ci vado se ho bevuto questi tipi che trangucciano più litri di un'altra con i buchi. Ma mi spieghi un po' con lei il senso di sta vita troppo breve per dovermi bere il vino schifo di una cattiva annata. Voi la razza dannata che beve Fanta e Coca, ma vi colga la malora. Do you know Jesus? Ja, kennen eigentlich nicht, aber kann ihn fühlen mit jedem Schluck, mehr will ihn nehmen. Do you know Jesus? Ja, kennen eigentlich nicht, aber kann ihn fühlen mit jedem Schluck, mehr will ihn nehmen. Do you know Jesus? Ho già detto che è un mio amico e se organizzo un party a Canaan, sicuro che lo invito ancora. Und wir hören uns noch ein zweites Stück an von Tempo al Tempo. Das heißt Cam Volar und ist sehr funky. Jetzt hören wir im Hintergrund einen indianischen Flötenspieler. Den habe ich getroffen, der bastelt seine Flöten selbst, verkauft die und ist ziemlich bekannter Flötenmusikant. Heißt Brian Akipa und wir hören uns bestimmt später noch mehr von ihm an. Jetzt kommt das mal Tempo al Tempo mit Cam Volar. Okay. Stadt sei inzwischen ein Sammelplatz für Rechtsradikale aus dem ganzen Bundesgebiet geworden, sagte ein Polizeisprecher. In der Nacht war es wieder zu schweren Krawallen vor dem inzwischen geräumten Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen gekommen. Sie kämpfen gegen Vorurteile und Rassismus. Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, ergab ich zuhauf, obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf. All das Gerede von europäischem Zusammenschluss. Fahr ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus, frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss, Identität beweisen muss. Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht? Und nicht so blass ist im Gesicht. Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen. Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr. Gab's da nicht eine Zeit, wo schon mal so war? Gehst du mal später zurück in deine Heimat? Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab? Nein, du weißt, was ich mein. Komm, lass es sein. Ich kenne diese Frage, seitdem ich klein. Bin in diesem Land vor 2 Jahrzehnten geboren. Doch frage ich mich manchmal, was hab ich hier verloren? Ignorantes Geschwätz, ohne End. Dumme Sprüche, die man bereits alle kennt. Ey, bist du Amerikaner oder kommst aus Afrika? Noch ein Kommentar über mein Haar, was ist daran so sonderbar? Ach, du bist Deutscher? Komm, erzähl keinen Scheiß. Du willst den Beweis? Hier ist mein Ausweis. Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn. Ich wurde hier geboren, aber wahrscheinlich sieht man es mir nicht an. Ich bin kein Ausländer, Aussiedler, Tourist, Immigrant. Sondern deutscher Staatsbürger und komme zufällig aus diesem Land. Wo ist das Problem? Jeder soll gehen. Wohin er mag, zum Skifahren in die Schweiz, als Tourist nach Prag, zum Studieren nach Wien, als Au-pair nach Paris. Denn andere wollen ihr Land gar nicht verlassen. Doch sie müssen fliehen. Ausländerfeindlichkeit, Komplex der Minderwertigkeit. Ich will schockieren und provozieren, meine Brüder und Schwestern wieder neu motivieren. Ich hab schon einen Plan, und wenn es drauf ankommt, kämpfe ich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich hoffe, die Radiosender lassen diese Platte spielen. Denn ich bin kein Einzelfall, sondern einer von vielen. Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land. Kein Ausländer und doch ein Fremder. Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Doch mit italienischer Abstammung wuchs ich hier auf. Somit nahm ich Spott in Kauf in dem meinigen bisherigen Lebensablauf. Politiker und Medien berichten ob früh oder spät von einer überschrittenen Aufnahmekapazität. Es wird einem erklärt, der Kopf wird einem verdreht, dass man durch Ausländer in eine Bedrohung gerät. Somit denkt der Bürger, der Vorurteile pflegt, dass für ihn eine große Gefahr entsteht. Er sie verliert, sie ihm entgeht, seine ihm so wichtige deutsche Lebensqualität. Leider kommt selten jemand, der fragt, wie es um die schlecht bezahlte und beliebte Arbeit steht. Kaum einer ist da, der überlegt, auf das Wissen Wert legt, warum es diesem Land so gut geht, dass der Gastarbeiter seit den 50ern unentwegt zum Wirtschaftsaufbau, der sich blühend bewegt, mit Nutzen beitrug und noch beiträgt, mit einer schwachen Position in der Gesellschaft lebt, in Krisenzeiten ist in Nürnberg Rolle belegt und das eigentliche Problem, das man übergeht, wird einfach unauffällig unter den Teppich gefegt. Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land. Kein Ausländer und doch ein Fremder. Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Doch keiner fragt danach, wenn ich in die falsche Straße lauf. Komm dem Raum aus dem Maul auf. Gut, dass ich immer schnell war beim 100-Meter-Lauf. Gewalt in Gestalt deiner Faust, die geballt. Oder einem blitzenden Messer, einer Waffe, die knallt. Viele werden behaupten, wir würden übertreiben. Doch seit 20 Jahren leben wir hier, sind es leicht zu schweigen. Pogrome entstehen. Polizei steht daneben. Ein deutscher Staatsbürger fürchtet um sein Leben. In der Fernsehsendung, die Wiedervereinigung. Anfangs habe ich mich gefreut, doch schnell habe ich's bereut. Denn noch nie seit ich denken kann, war so schlimm wie heute. Politikerköpfe reden viel, doch bleiben kalt und kühl. All dies passt genau in ihr Kalkül. Man zeigt sich besorgt, begibt sich vor Ort. Nimmt dein Kind auf den Schoß, für Presse schon gesorgt. Mit jedem Kamerablitz, ein neuer Sitz. Im Bundestag, dort erlässt man ein neues Gesetz. Klar, Asylbewerber müssen raus. Und keiner macht den Faschus-Dinger aus. Dies ist nicht meine Welt, in der aus Farbe und Herkunft zählt. Der Wahn von Überfremdung politischen Wert erhält. Mit Ignoranz jeder Hand oder Franz sein Unterfeld. Krach macht und hält sich selbst für den Fachmann hält. Ich bin erzogen worden, die Dinge anders zu sehen. Hinter Fassaden blicken, Zusammenhänge verstehen. Mit Respekt und direkt zu jedem Menschen stehen. Ethische Werte, die über nationale Grenzen gehen. Ich hab den grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Doch bin ich fremd hier. Das Wetter heiter bis wolkig, Temperaturen morgen gibt's. So, meine Freunde, wir sind bei der Halbzeit Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Ihr hört uns auf 94.0 oder 87.7 Und das war gerade Advanced Chemistry mit Fremdem eigenen Land. Ich habe nämlich den Kill the Nation with the Groove Sampler auf CD leider nur ziemlich günstig erworben. Und das Thema ist ja immer noch aktuell. Franz, was weißt du noch über Advanced Chemistry? Na, Advanced Chemistry sind natürlich Torch, Tony L., Bulle der Linguist Babu. Und Bulle Babu an den Beats aus Heidelberg und mit bekannteste deutsche Rapgruppe. Genau, und wo wir gerade bei MC sind, im Hintergrund läuft Cora E. instrumental, oder? Ja, im Remix. Genau. Und was kommt als nächstes? Als nächstes hören wir von OC den Titelsong seines Albums Word Life. Ich weiß leider nicht genau, wann das Original herausgekommen ist, aber letztes Jahr wurde es wieder veröffentlicht. Zu unserem Glück. Feinster jazziger Hip-Hop. Coast to Coast. Driven, bound for town with a raw sound, seeming to be lacking luster from a lot of MCs. Skits get done by the misfit, doing gimmicky shit, following the leader from a trend hit. OC got it going soon like a sweater. Better believe it that I get it busy to the letter. Pure and thick, there's no premature ejaculating. And if you had a girl, you wouldn't be masturbating. Masquerading your personification as a lyrical lord when you're just not fascinating. Nigga, you need to stop flexing, stop vexing what you're not, be sure about what you got. Word, life, life, word, life, life, word, life. Ihr hört Coast to Coast. Und die wunderschöne Flöte wird gespielt von Brian Akipa, ein Indianer vom Stamm der Sioux. Ihn habe ich getroffen diesen Sommer beim Crazy Horse Memorial. Wahrscheinlich kennen viele von euch Mount Rushmore, wo 4 amerikanische Präsidenten in einen Berg gehauen wurden. Und noch während Mount Rushmore am Entstehen war, haben sich natürlich die Indianer dagegen gedacht, dass auch sie ein passendes Denkmal benötigen und einen Bildhauer engagiert, der jetzt inzwischen gestorben ist, aber seine Familie macht es weiter und die bauen dort noch viel größer als Mount Rushmore selbst, wie gesagt, das Crazy Horse Memorial. Und dort soll nicht nur so eine Gedenkstätte entstehen, sondern auch eine Universität für Indianer, die University of North America für Indianer mit speziellen kulturellen Einrichtungen. Und das ist sehr interessant dort. Und dort, wie gesagt, habe ich Brian Akipa getroffen. Er schnitzt dort seine Flöten. Ziemlich eindrucksvoll. Die stellen dann alle ein Tiergesicht dar oder so. Und er hat schon viele Aufnahmen gemacht. Und ich habe da, wie gesagt, einige Musik mitgenommen. Und es ist wunderschön zum Relaxen. Aber ihr sollt uns natürlich nicht einschlafen. Gerade hören wir das Lied Eagle Dreams. Und ich werde mal aus dem Booklet vorlesen, was dazu geschrieben steht. Eagle dreams. I saw an eagle early one morning at the top of a ridge. He was sleeping. I watched as he woke, ruffled his feathers and flew away. This made me think. What is my destiny? Have I chosen the correct path of bridging cultures with music? Und genau das werden wir jetzt auch machen, die Kulturen überbrücken. Und vom indianischen Flötenspieler geht es zum finnischen Tango-Spieler. Und zwar habe ich auf dem Fusion Festival dieses Jahr natürlich viele große und kleine Bands und viel elektronische Musik gesehen. Aber ein sehr schönes Erlebnis war die Band Tango und Taika, eine aus 3 Männern bestehende Tango-Band aus Finnland, die aber wohl zurzeit in Hamburg lebt und dort aktiv ist. Und der Sänger singt auf Finnisch und auf Deutsch. Und wir hören uns da jetzt gleich 2 Lieder von einer 7-Inch an. Und zwar heißt das Lied Am Hafen von Kotka. Und das zweite Lied danach heißt Six und Mese Ruinen. Wobei mein Finnisch natürlich inkorrekt sein kann. Ihr hört Coast to Coast. Genug geredet. Thank you. diese Nacht werde ich deine heißen Lippen begehren und ich werde sie küssen. Und ich werde sie nicht nur einmal küssen, ich werde sie dreimal küssen. Und ich werde sie nicht dreimal küssen, sondern ich werde sie 15 Mal küssen. Und du wirst mich nicht nur einmal küssen, sondern du wirst mich dreimal küssen. Und du wirst mich nicht nur dreimal küssen, sondern wir werden uns küssen. Ohne Ende. Leicht, mittelschwer und tief. Und wir werden unsere Körper kennenlernen. Wir werden sehen, was kommt, wenn man am Hafen von Gotka sich kennenlernt und sich der Liebe hingibt. Und Ilta, tähdet syttyy tuikkimaan. Si musta on laitureihin loiskua. Taas varto satamassa kulkijaa. Yön riemut ottaa poika ottajaa. Wie gesagt, gerade eben gehört die finnische bzw. aus Hamburg, in Hamburg ansässige Tango-Band Tango und Taika. Ich habe mich sehr gefreut über das letzte Lied, weil ich habe das letztens noch im Radio gehört in München und ich wusste gar nicht, dass der Franz es dabei hat. Und ja, wir kommen jetzt leider schon zum Ende dieser Sendung. Ihr wisst, es ist kurz vor 10. Wir möchten uns verabschieden und jetzt kommen natürlich noch die Abschlussmodalitäten. Nächste Sendung. Können wir euch gleich mal erzählen, gibt es ein großes Special. In zwei Wochen. Und wir verraten euch was, und zwar ein Geräusche neues Hörspiel-Special. Lasst euch überraschen. Genau, falls ihr uns kontaktieren möchtet, coasttocoast@gmx.net ist die Adresse. Guckt ins Internet, coastradio.de, wenn ihr euch da öfter mal rumtreibt. Und genau, was kommt jetzt noch? Im Hintergrund hören wir schon mal ein bisschen neues Special von DJ Spooky, von seinem Album Songs of a Dead Dreamer. Und zum Abschluss der Sendung hören wir ein neues Stück von Enducer. Ist ein Produzent auf dem Label Sonic Terror, wo der Name vielleicht schon einiges verrät, und das Stück heißt Rockers. Es verabschieden sich von euch Adrian Barne und Franz Hahnemann. Bis in zwei Wochen, 21 Uhr. Mittwoch, Coast to Coast, Radio Ostfriesland. Jo, macht's gut. Und wir haben noch einen Veranstaltungstipp. Und zwar am 17.09. Madison Under Fire. Wir haben diesmal zwei Floors. Am ersten Drum Bass mit Lettuce, Byronic, Highsider, Puls 09. und auf dem zweiten Floor Reggae Dub, Jungle, Hip Hop, Electro mit Proceed und High Stepper aus Leipzig, Days aus Leer und Joda aus Emden. Jop, also diesen Freitag im Madison in Emden für anspruchsvolle Tanzmusik. Ab 22 Uhr. Shit, I'm out.